FakuCast. Hallo und herzlich willkommen zum FakuCast. Heute haben wir was Besonderes gemacht, denn wir haben heute den Film Redline für euch geguckt. Und wir werden euch jetzt gleich darüber erzählen, wie wir ihn fanden. Ich bin Kev. Und mein Name ist Lotso. Ich bin auf Crack! Sorry. Wir haben gerade Redline geguckt und... Oh Gott. Ich bin auch etwas hyperaktiv von der Scheiße. Ja, der Film war echt, also mit irgendwelchen Epilepsie-Gefahren darf man den Film, glaube ich, nicht gucken. Das sollte man dick auf das Cover drucken, also Epilepsie-Gefahr und nicht, dass die Leute dann vom Fernseher liegen und Spasmen haben. Ja, also das war vom Epilepsie-Gefahr gerade schlimmer als ein generisches Kanye West Musikvideo und das heißt schon einiges. Ja, doch. Gut, ja, ein Rennfilm. Den Plot kann ich in... Wir sollten vielleicht sagen, warum wir den überhaupt gucken. Okay. Also, das ist von Studio Madhouse, ja? Die ja. auch für Hunter x Hunter verantwortlich sind. Genau, mit... Also für die neue Serie. Ja, und die Second Animations haben halt Gainax gemacht, die auch für NGE verantwortlich sind, Pantheon Stocking. Für... Liest du gerade einen Wikipedia-Artikel vor, Cap? Nein. Gainax ist auch für Gurren Lagann verhandelt. Ich hab's doch gewusst. Ich bin einfach nur blöd. Okay. Damit wäre die Studiofrage geklärt. Also ich finde, das ist eigentlich relativ suitable für einen ersten Film-Podcast. Ja. Ja. Außerdem schauen wir es ja, um Twitter-User @ScruffyBraki zu ärgern. Weil er die Zeit verpasst hat, in der die Blu-ray günstig auf Amazon zu erwerben war. 13 Euro, Bitch. Er wird uns den Kopf abreißen, aber bei seinem Tempo, wie er den FakuCast aufholt, frühestens in einem Monat. Du meinst in 2 Jahren? Das auch. Ja. Also, wir können noch ein bisschen aufnehmen, bevor wir hier irgendwas abbekommen. Ja, eine Staffel Hunter x Hunter kriegen wir noch hin. Gerade so. Ja, also, wie fandest du F-Zero, der Film? Wie das Spiel, geil. Also die Referenz musste kommen, das war... Du hast es auch mehrmals beim Film erwähnt. Es ist F-Zero, da führt kein Weg dran vorbei. Ja, allein wegen den Rennen und den Boostern, ja, doch. Also, es gibt etwas anderes, an das mich das Ganze noch stärker erinnert, aber da werde ich später drauf reingehen, weil allein von diesem abgefahrenen Rennstil und der Zukunftskulisse und so weiter. Denkst du an die Podraces? Daran dachte ich kurzer Zeit auch, wegen des Gebiets in Roboworld, was mich ein bisschen an die Stelle in Episode 1 erinnerte, wo sie halt mit dem Pod durch das Tastengebiet fahren müssen. Weißt du, wo dann auch die Eingeborenen sind? Mhm. Also, das hat auch, aber ich würde nicht sagen, dass der Film jetzt Star Wars Episode 1 Rip-Off oder... Nein. Da ist eigentlich so ziemlich alles reingeflossen, was in einem derartigen Film reinfließen kann. Ja, Kev, ich schlage vor, wir machen es kurz. Worum geht's in dem Ganzen? Ja, gut, wir haben einen Typ, unseren Hauptcharakter, JP, der an einem Rennen teilnimmt, nämlich am Anfang heißt das die Yellow Line. Er nimmt daran teil und hält sich die ganze Zeit im hinteren Drittel und zieht am Ende auf und verliert dann absichtlich, beziehungsweise mit Hilfe von seines, Hilfe in Anführungszeichen von seines Mechanikers, der ihn, der Wetten auf ihn abgeschlossen hat, beziehungsweise die Wetteinsätze nach oben treiben will, um dann daran Gewinn zu machen. Und der lässt dann einfach eine Bombe an seinem Fahrzeug hochgehen, damit das Ganze dann aus dem Ruder läuft, dass er halt einfach nicht mehr gewinnen kann. Und dadurch landet er dann im Krankenhaus, hat die Chance aufgegeben, am nächstgrößeren Rennen teilzunehmen, nämlich der Redline. Und dadurch, dass die Redline auf einem doch eher feindlichen Planeten stattfinden soll, dem Robo, der Roboworld, haben sich 2 Fahrer zurückgezogen und unser Hauptcharakter konnte hinterherrücken, was dann dazu führt, dass dann das Rennen auf diesem Planeten stattfindet. Die Regierung, diese Halb-Cyber-Menschen, versetzen natürlich alles dran, das zu verhindern. dass das Rennen stattfindet, da sie Angst haben um ihre Kriegsgeheimnisse. Oh, also sie setzen dann Waffen ein und Truppen und alles Mögliche. Aber das Rennkomitee sabotiert alles, was ihnen entgegengestellt wird. Und auch die Bewohner des Planeten tragen dazu bei, damit das Rennen stattfinden kann. Und dann werden die acht Teilnehmer des Rennens werden dann mit ihren Autos oder Gefährten, werden sie auf den Planeten geschickt und dürfen dann dort die Rennen austragen. Und das Rennen verläuft ja doch sehr spannend. Also viel beschreiben, was passiert da? Ja, gut, sie fahren und dann passieren mehrere Kämpfe, weil alles erlaubt ist während diesem Rennen. Also es gibt so circa 10 verschiedene Sideplots nebeneinander. Und ich Ja. glaube, das ist noch untertrieben. Ja, also das Rennen wird wirklich schnell hin und her gesprungen. Und dann tritt auch kurz eine Biowaffe auf, die dazu führt, dass dann ungefähr alle einmal von so ein paar Laserstrahlen durch die Gegend geworfen wird, aber keiner wird ernsthaft verletzt und die ganzen Autos gehen dabei kaputt, so gut, also so richtig demoliert werden sie dabei. Was man so typisch aus der Formel 1 kennt. Genau. Und die Biowaffe wird damit aufgehalten, dass einer der Cyborgs sich in noch ein größeres Vieh verwandelt und damit dann auf das. Das hat mich doch etwas an Godzilla gegen die Riesenmotte erinnert. Okay. Ja, wie die zwei Viecher aufeinander losgegangen sind. Und Nachvollziehbar. ja, gell? Und dann fährt unser Hauptcharakter mit seiner doch jetzt Geliebschaft, fahren die dann, vorher waren sie Rivalen, fahren sie dann zusammen aufs Ziel zu und der Champion vom letzten Jahr und den Jahren davor, mit dem gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen und dann an der Ziellinie hat JP dann sein Auto so sehr mit Turbo zerlegt, dass er und seine Begleitung übers Ziel fliegen, also ohne Auto dran und dann noch gewinnen. Und dann ist der Film vorbei. Habt ihr was verstanden? Nein, wir auch nicht. Das war der Fakukas. Gut, tschüss. Ja, das war's. Wo fangen wir an? Ja, ich habe gehört, du hast eine ganze Seite. Ich habe jede Menge Punkte, die man hier ansprechen könnte. Und God damn it, es ist F-Zero. Können wir das noch mal bitte eindeutig betonen? Also am Anfang, als sie noch auf der Yellow Line sind, da haben die so einen Charakter, er sieht aus wie Captain Falcon und wie heißt er nochmal? Captain the Classic heißt er. Das war, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich eindeutige Referenz. Genauso wie jeder von diesen Cyborg-Typen an F-Zero-Charaktere doch erinnert hat, oder? Oder der Major hat auch ausgesehen wie ein Captain America-Abklatsch. Also, da fließen wirklich sehr, sehr viele Hommagen und Referenzen mit ein. Also, ich glaube, ein Punkt, an dem man das sehen kann, ist, dass JB den Trans Am fährt. Ja. Was, glaube ich, ein kleiner Wink an die alten Burt Reynolds-Filme ist, weil du wirst ein ausgekochtes Schlitzohr wahrscheinlich nicht gesehen haben, aber Nein, du kennst mich doch. Ende der 70er, weißt du, Burt Reynolds, das waren so quasi die Rennfilme mit Schmuggeleien und illegalen Autorennen quasi. Und dann ist er auch einen Trans Am gefahren. Und ich glaube, das war so ein kleiner Wink in die Richtung, in die ganz alten Burt Reynolds und Hal Needham-Filme. Okay. Ja, JB, was hältst du von unserem Hauptcharakter? Er ist jetzt einzeln betrachtet an sich ja wirklich nichts, was so wirklich raussticht. Er ist halt. Er ist der langweiligste Charakter im Film, Nein, basically. das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte eher sagen, dass er halt für diesen Film halt klischeemäßig ist, wie er ist. Dass er einfach der Hauptcharakter ist, der seine riesige Elvis-Schmalzlocke mit einem Messerkamm kämmt. Ich glaube, das beschreibt ihn richtig gut. Ja, er hat diese Johnny Bravo-Gedächtnistolle. Ja. Mit dazugehörigem Messerkamm. Ja. Oh Gott, Johnny Bravo ist so lange her, ich kann das nicht mal gescheit referenzieren. Also, Redline, um es direkt mal vorzuziehen, ist so ziemlich einer der größten Over-the-Top-Filme, die ich je gesehen habe. Weil Ich. er immer wieder noch einen draufsetzt und quasi das Ganze sich immer wieder toppt und alles so kacke übertrieben ist von den Rennen her. Von dem, was da auf dem, am Ende ist es keine Rennstrecke mehr, sondern ein Schlachtfeld vor sich geht. Und von dem Charakter, der halt übermännlich und übercool drauf ist. Und Also, da ja Gainax die Finger dran hält, ist das irgendwo klar, da nämlich die bekannt sind für Over-the-Top-Animes, Gurren Lagann ist richtig over the top. Es ist genauso wie du beschrieben hast. Es wird immer einer draufgesetzt. Panty und Stocking ist over the top. Total abgedreht. Was war noch von ihnen? Ich hab's doch gerade eben die Liste vor mir gehabt. du Von. hast doch abgelesen. Tja! Der Kreis schließt sich. Und ein paar Leute von Gainax sind jetzt auch bei Trigger und haben Killer Kill gemacht. Also Killer Kill ist auch richtig over the top, wo man das auch wirklich merkt. Man hat bei dem Film gemerkt, dass die Leute das einfach können, was sie da darstellen wollen. Haben auch bei Killer Kill gemerkt, dass sie Erfahrung haben, wie man das dann am besten inszenieren kann. Dass die Geschichte dabei ein bisschen leidet, ist natürlich klar. Ja. Siehst du da auch Aspekte von Hunter x Hunter drin? Also, neben Findest dem du? Off, also ich habe dich gefragt, ob du da was findest. Ich würde sagen, das Einzige, was mich noch so ein bisschen an Hunter x Hunter erinnert bislang, ist der auffällige Animationsstil. Auch wenn er bei Hunter x Hunter natürlich merklich anders ist. Ja, aber die Animationsstile kannst du nicht vergleichen. Allein die Mimik der Gesichter, wie sie dargestellt werden, ist meiner Meinung nach noch nicht vergleichbar. Redline fällt ja da aus ziemlich vielen Schema raus mit seinem Animationsstil, wie er das Ganze darstellt. Das hat mich schon mehr erinnert an andere Sci-Fi-Endzeit-Dinge. Ich kann ja mal ein paar Kritiken dazu zitieren. Ja. Also die schönste Kritik, die ich gefunden habe, ist folgende. Ich zitiere aus Wikipedia. Quentin Bellett and Peter Martin reviewed Redline for Twitch Film. Bellett describes it as a truly out of this world experience, speed racer on crack and praised the supporting characters for being memorable and the background galaxy made of different races and creeds to be very solid. Ja, also das muss ich auch loben. Die Hintergründe fand ich alle schön. Die Animation an sich fand ich schön. Das Einzige, was ich halt komisch fand, war die Mimik. Die Variation von den vielen Alien-Rassen war klasse. Also, das fand Ja. ich echt abgedreht, auch wenn teilweise ziemlich viele Hunde dabei waren. Furry Porn. Bist du endlich vom Strich runtergekommen? Was? Ja. Also mir ging es eigentlich mehr so um den Speed Racer on Crack Aspekt, weißt du? Ja, das Blöde ist, ich habe Speed Racer nicht gesehen. Ich finde, Speed Racer on Crack ist die passendste Beschreibung, die man bringen kann, jemals. Okay, dafür muss ich Speed Racer nachholen. Okay, On Crack. hier ist schon gerade Speed Racer aus den 60er Jahren und daher vergleichsweise lame. Ja. Okay. Kommen wir zurück auf JB zu sprechen. Es ist nicht JD, es hat nichts mit Scrubs zu tun. Es ist JB. JP, nicht B. Nein, es war JB. Nein, es ist JP. Es ist wie die Zigarettenmarke. Nur ohne S. Okay, ja, hast recht. I'm very sorry, Kev. Okay. Einmal mit Profis arbeiten. Fuck you. Ich lese hier nicht aus Wikipedia vor, es sei denn, ich kündige es vorher an. Ja, am Anfang, da ist ja dieses Yellow Line Rennen. Also das sind die ersten paar Minuten, das ist der erste Eindruck und der ist auch sehr intensiv. Der ganze Film ist sehr intensiv. Das ist quasi Intensifies schlechthin. Das ist die Mutter aller Intensifies. Ja, das ist einfach nur Racing Intensifies. Ja, am Anfang auf der Yellow Line. Mir wurde es nicht direkt am Anfang ersichtlich, dass er das Rennen absichtlich verliert. Haben sie es gezeigt? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also es wird im späteren Verlauf deutlich, aber ich habe es nicht direkt gesehen. Nein, Aber das war auch ist. relativ hektisch. Also einmal blinzeln und man sieht es nicht. Es war ja. Also, du meinst jetzt das Ziel, also das Finish. Ja, jetzt hat er quasi auf der Zielgeraden völlig unnötig Mist baut. Er baut ja keinen Mist, ihm fliegt ja der Motor, ihm fliegt ja das Hinterrad oder Ja. irgendein Rad auseinander, weil ja sein Mechaniker dort die Bombe platziert hat und dann den Zünder drückt. Aber wir sehen das nicht, dass er den Zünder drückt, oder? Direkt am Anfang? Direkt am Anfang vom Rennen, nein, dass überhaupt eine Bombe drin ist, nein, es wird die ganze Zeit nur angekündigt in diesen kurzen Cuts zwischen den Rennen, dass es dann Und immer das wieder. aber auch relativ spät in der Handlung drin erst. Ja, also das ist schon mitten im Rennen, man kriegt mit, dass er im hinteren Schlusslicht ist und dann aufholt, aufholt, aufholt und dann, während er so auf Platz 2 oder 3 ist, fängt es halt an, dass er kurz rüberschwenkt zu in eine Mafia-Höhle, wo dann besprochen wird, dass er das Rennen doch verlieren sollte. Was ist denn? Und ob alles nach Plan verläuft. Das Ding ist, wenn man jetzt diesen Anfang sieht, wo er quasi von hinten das Feld aufräumt und jeden einholt, der da quasi auf der Strecke ist, und dann auf der glatten Zielgeraden fliegt ihm auf einmal die Karre um die Ohren. Wenn du das nimmst und dann die Szene, wo er später auf diesem Europas-Planeten landet, oder? Ja. Oder war es ein Mond? Ich weiß es nicht. Aber dass er auf Europas ist und mit anderen Karren trainiert. Das Ding ist, ich habe mich gefragt, okay, warum ist der ein professioneller Rennfahrer? Jedes Mal, wenn er in ein Auto steigt, fliegt es ihm irgendwann um die Ohren. Also, weißt du noch, an diese ganzen Testfahrten und so weiter, dass er ständig irgendwo rausfliegt und Mist baut? Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, das ist der Typ, den wir anfeuern? Den lassen sie auf die fucking Red Line? Also, man hat gesehen, dass er fahren kann. Er hat ja das Motorrad. Natürlich kann er fahren, Ja. aber. Natürlich ist es irgendwo doch ein bisschen sinnfrei, wenn er eine Verschrottungsquote von über 100% hat, dass er so viele Karren kaputt macht. Macht es auch nicht so viel Sinn, ihn Rennen fahren zu lassen. Das stimmt irgendwo. Gehen wir auf den Mafia-Plot ein. Ja? Hast du den verstanden? Hm. Also, Ja. sein Mechaniker, der ist Frisbee, oder? Ja, Frisbee, genau. Der ist halt sein guter Freund, obwohl er ihn in letzter Zeit gerne mal hintergeht und seine Karre in die Luft sprengt. Und es geht, glaube ich, um Wettgelder mit der Mafia, ja. Und offenbar soll er die ganze Zeit relativ weit hinten sein, weil die Karre relativ schwer ist im Vergleich zu den anderen Autos, die meistens Rennen sind. Und irgendwann so im zweiten Drittel legt er dann richtig los und holt alle ein. Und dann soll er kurz vor der Ziellinie nochmal versagen. Und ich verstehe nicht, wo da der Sinn ist mit den Wettpunkten. Also die dürfen bis kurz vor Ziellinie noch Wetten setzen. Aber das heißt, die Quoten stehen anfangs gut für ihn. Und dann brechen sie irgendwann immer weiter in die Höhe und dann wird er wieder fallen gelassen. Das heißt, Also, die wenn sie Leute. nicht ständig auf jemand anderen wetten, dann ergibt das eigentlich keinen Sinn. Das ist so, er soll ja hinten bleiben, damit die Quote niedrig bleibt, bis kurz vor Schluss. Und dann soll er im letzten Drittel ja nochmal Gas geben, dass er wieder hoch ins Ziel kommt, dass die Leute halt wirklich anfangen, seine Lose oder Tickets zu kaufen, dass er wirklich da gekauft wird, gekauft wird, gekauft werden. Anscheinend kann man ja nur so Tickets kaufen, das heißt, der Cash geht über den Tisch und die Leute haben die Tickets in der Hand und können es dann später einlösen, weil nicht, dass sie sagen, okay, 200 auf den, das geht anscheinend nicht. Und dann, wenn er halt kurz vor Finish verliert, verlieren halt die Leute das ganze Geld, was sie gesetzt haben und es geht im Prinzip dann ja an die Leute, die das Ganze betreiben, zurück. Das heißt, die machen Unmengen von Geld mit den Wetteinsätzen, die sie manipulieren, dadurch, dass sie einfach das ganze Geld kassieren können, was denn verspielt wird, dadurch, dass er verliert. Das ergibt sogar Sinn. Gell? Und deswegen wird hier von der Mafia halt das Ganze beeinflusst, dass die einfach im Hintergrund die Fäden ziehen und das ganze Geld, was auf ihn gesetzt wird, einkassieren. Sie müssen ja nur einen kleinen Teil ausbezahlen, der dann an die geht, die dann richtig getippt haben und nicht ihre Sätze irgendwie verschoben haben. Okay, gut, halten wir das fest. Aber dieser Mafia-Plot, war der für den Film unbedingt notwendig? Also ich frage das, weil es ist wirklich so, wir haben in dem Film, es werden ständig neue Charaktere eingeführt, es werden ständig neue Sideplots eingeführt und am Ende hat man so quasi wirklich 10 Handlungsstränge, die nebeneinander ablaufen und kaum ist einer aufgelöst, geht es direkt mit dem nächsten weiter. Und dieser Mafia-Plot ist so ziemlich der letzte, der übrig bleibt, weil Frisbee ja vorhat, ihn kurz vor der Ziellinie in die Luft zu jagen, was er dann später trotzdem doch nicht macht. Und er endet, indem ein anderer Mechaniker, mit dem er vorher zusammengearbeitet hat, quasi vorher im Fernsehen gesehen hat, dass da eine Bombe drunter ist und ihn aufhalten will und dann quasi mit seinem Gefährt in die oberste Etage in ein Gangster-Meeting reinplatzt und mal eben so eine Mafia-Boss erschießt. Er weiß offenbar auch, wo diese Gangster-Unterredungen stattfinden. Es scheint also nicht mega geheim zu sein. Ja, Das Ganze geht in Sekundenschnelle vor sich, das ist. also wie dieser Plot aufgelöst wurde, das war krass. Also er kam ja wirklich durchs Fenster reingesegelt, hat den einen über den Haufen gefahren und hat dem anderen und den anderen beiden in den Kopf geschossen und dann war es vorbei und man hat sie nur noch in den nächsten Einstellungen am Saufen gesehen, wie sie sich darüber gefeiert Also, haben. er nimmt noch den Detonator weg und behält ihn selbst. Ja, aber am Ende drückt Fisbe ja selbst wieder drauf, um JP ja anzutreiben, damit er wirklich High-End-Speed erreicht. Ja. Dieser Film. Weißt du, dieser Plot war so, ich dachte, okay, also man sieht kurz, wie der Mechaniker im Fernsehen die Bombe sieht und sich dann quasi aus dem Motorrad setzt. War es ein Motorrad? Ich weiß es gar nicht mehr. So ein Hover-Ding, ja, aber so ein Motorrad. Um das Ganze noch hinzubiegen. Und ich dachte ja eigentlich, der würde quasi auf die Rennstrecke gehen, weil das war gerade in so einem Abschnitt, da waren sie gar nicht mehr im Auto drin, sondern sind ausgestiegen und die Karre steckte irgendwie fest. Ich dachte, dass er tatsächlich da knallhart auf die Rennstrecke rausfahren würde, um ihn auf die Bombe hinzuweisen oder so. Aber dem war nicht so. Und ich war überrascht. Ja, Aber what the fuck? du warst davon überrascht. Also ich hätte nicht erwartet, dass er so reinknallt und alles über den Haufen ballert, aber ich habe mir sowas gedacht. Dass er einfach da reinplatzt und den Detonator aus dem Fenster schmeißt oder irgendwie so. Okay. Aber das ist einfach so eine Sache mit den Sideplots am Ende, weil du hast 8, glaube ich, Rennteilnehmer, Ja. die bei der Sache teilnehmen. Und jeder hat irgendwie so ein eigenes Ding am Laufen. Und manche Dinge sind völlig irrelevant für das, was du siehst. Aber es ist halt da. Du hast da halt ein Zwillingspaar von der Erde, die auch nachträglich mit reingekommen sind. Und die rivalisieren mit einem Polizisten auf einem Motorrad und während die Zwillinge ein Rennen gewonnen haben, um sich zu qualifizieren, ist der Bulle einfach so im Rennen offenbar drin gewesen. Frag nicht. Und kurz vor dem Rennen Nein, der ist Bulle hat, glaube ich, auch ein Rennen gewonnen. echt. Ja, also alle Leute, die bei der Redline mitmachen, haben das irgendwie gewonnen, bis auf JP. Okay, aber ich halte fest, der Bulle, der selber Rennen fährt und mit Highspeed durch irgendwelche Planeten brettert, wo es nicht mal eine Renngenehmigung gibt. Er zerfickt die Sieger eines anderen Rennens, weil sie in der Öffentlichkeit mit zu hohem Tempo unterwegs sind Ja. und buchtet sie ein. Ja. Das ist so etwas, warum ist das? Ich meine, ich finde es witzig und cool, aber ich verstehe nicht, wieso das unbedingt eingebaut werden musste. Ja, also Generell, es ist so viel los. Du hast zum Beispiel auch diese einen Leute, die wir erstmals im Restaurant sehen, wo sich dann herausstellt, dass sie eigentlich der Armee von Roboworld angehörten, dann aber rausgegangen sind und jetzt haben sie einen Typen in der Armee zurückgelassen, der nicht mit raus konnte und der hasst sie jetzt. Und darum nimmt er sich vor, die während des Rennens explizit zu jagen. Und das ist auch so ein Plot, der im Nichts versandet. Ja gut, alle Rennteilnehmer versanden ja nichts, bis auf die drei Finalisten Du mit. hast da dieses Duo an Frauen, die mega leicht gekleidet sind und offenbar Magie können, aber wir sehen nicht, wie sie Magie einsetzen. Am Ende stellt sich heraus, dass ihr Rennbolide ein Transformer mit Titten ist. Und Also. dann setzen sie ihre Magie ein. Also, In dem Kampf, wo sie diese Titten durch die Gegend schmeißen, setzen sie auch ihre Magie ein. Also die Titten-Transformer. was ich sagen will, ist, in dieser Klimax am Ende passiert scheiße viel auf einmal. Das stimmt. Aber ehrlich gesagt gefällt es mir daran im Film eigentlich am meisten, dass er so vollgestopft ist. Dass da wirklich auch, dass du eigentlich, du kommst in diesem Film bei keiner Sekunde zur Ruhe. Du hast eigentlich immer irgendwas, was passiert. Ja, aber du hast halt auch ein bisschen Schwierigkeiten mitzuhalten die ganze Zeit. Weil, wie gesagt, es ist Blink and you miss it. Also dann, wenn du einmal kurz nicht aufpasst, weißt du schon einen wichtigen Teil eines spezifischen Handlungsstrangs nicht mehr. Ja, dann kann man eigentlich schon zurückspulen oder nochmal von vorne anfangen. Ich meine, das spielt ja ganz in einer Zukunft und eigentlich ist das ein, in Anführungszeichen, realistisches Szenario, aber auf einmal spielt Magie mit rein und diesen Zeitplot und what the fuck? Ja gut, mit Magie wird ja auch schon die Strecke markiert und alles drum und dran und die komischen Schlachtschiffe von dem Komitee sind ja auch irgendwie mit der Magie zu tun, aber ja, du hast recht, what the fuck. Kev, ich weiß ja, dass du physikalisch ambitioniert bist. Wären solche Rennen in unserer Zukunft möglich? Brenn bitte in der Hölle. Ich werte das als Nein, ja? Ja. Ich Gut. glaube auch nicht, dass wir irgendwie in naher Zukunft, sprich in ein paar tausend Jahren, diesen Planeten verlassen können. Aber hey, Also, wer du glaubst weiß. nicht, dass wir quasi so fliegende Jets, die unter Wasser fahren können und hovern und alles Mögliche, dass es das nicht in nächster Zeit geben wird. Nein, nicht morgen. Okay. Das ist ja traurig. Ja, du kriegst kein Hoverboard in 2 Jahren. In einem Jahr. In einem Jahr, also zurück in die Zukunft 2 spielt im Oktober 2015. Ja, ich war noch bei 2013, es tut mir leid. Das ist okay. Ich mache dir keine Vorwürfe. Vorwürfe? Du machst mir Vorwürfe? Worf, ich mach dir Borgwürfel, Ich dachte ja, Commander. Wo Starship, Worf. the next generation, Witze. Endlich kann ich einen bringen. Ich dachte ja, Commander Worf, weißt du? Ja. Du siehst aus wie er. Kev, Redline verwirrt mich schon genug. Okay, ich hör auf. Was du eben bei der Zusammenfassung am eher so am Rande erwähnt hast, obwohl das eigentlich das Wichtigste ist, was passiert, ist halt diese Beziehung von JP zu wie hieß sie? Sonne sie. Shoshone McLaren oder sowas. Ja. Sonoshi hieß sie, oder? Okay, Sonoshi McLaren. Bleib bei schon. Ich habe nichts gegen Indianer. Nein, absolut nicht. Aber Shoshone rauchen bestimmt auch JPS. Also das sind die einzigen zwei Charaktere, die eine Backstory haben in dem Film. Die auch mit Rückblenden erklärt bekommen werden, ja. Ja, erklärt. Also JP ist unser Hauptcharakter, ja. Und direkt nach diesem Yellow Race Opening sehen wir halt seine Rückblende. Und er ist offenbar Rennfahrer geworden, weil er einen Rennfahrer als Kind gesehen hat, der mit zwei Chicks im Auto verduftet ist. Habe ich das richtig verstanden? Ich würde bezweifeln, dass der Typ, den er gesehen hat, ein Rennfahrer ist oder einfach nur irgendein reicher Playboy. Aber er hat dann gesehen, okay, Autos gleich Titten. Und darum ist er Rennfahrer geworden. Genau, das ist die Motivation. Eine bessere. Hey, endlich mal eine Sache am Film, die realistisch ist. Und dann war noch halt dieser. Die Rückblenden zur Freundin. Also die im Verlauf des Films seine Freundin wird. Und das Ding ist, er kennt sie auch aus Kindheitstagen, weil er mal gesehen hat, wie sie mit dem Auto bei einem Rennen steck geblieben ist und sie mit der Situation nicht klar kam und sagt, ja, irgendwann werde ich die Redline gewinnen und so weiter. Und er war davon fasziniert. Aber die erste Hälfte des Films über sieht er sie halt und es sieht halt so aus, als wollte er nur seine Moves bei ihr machen und so weiter. Und sie lernt sich dann kennen und du hast da so voll das Gespräch zwischen denen, das mehr so oberflächlich ist. Und irgendwann siehst du dann so, ach, er kennt sie die ganze Zeit schon, nur sie erkennt ihn nicht wieder. Oh, Okay. keine Childhood Lost Story, so sad. Nein, das ist nicht das Ding. Das Ding ist, er kennt sie die ganze Zeit, aber wir bekommen das die ganze Zeit so vermarktet, als habe er nicht wirklich einen Plan, wem er da die ganze Zeit hinterher schaut. Ja gut, eine Möglichkeit könnte auch sein, dass er sich erst mittendrin dran erinnert. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, der fühlt sich schon daran erinnert, als er quasi ihr Siegesinterview im Fernsehen sieht, als er da im Krankenhaus liegt. Okay. Wie bewertest du denn die beiden? Also die Love Story, die entstehende Chemie zwischen den beiden? Ich weiß nicht, also das ist doch etwas bei den Haaren herbeigezogen. Also ich fand das kam auf einmal so und dann war es da. Also das ist quasi das Einzige, was over the top ist, aber nicht in eine richtig Testosteron geladene Ecke, sondern das mehr so in richtigen Kitsch ausartet, vor allem mit den Schlusssequenzen. Ja. Das ist auch schön over the top, aber Da habe an ich, by the way, sich. nichts gegen. Ich liebe over the top Kitsch. Ich kann mir das voll geben. Also ich muss sagen, schlimm ist es nicht, aber man steht halt da, Leute, nein, so funktioniert das jetzt aber nicht. Also, ich fand, das ist der Handlungsstrang, wo man sich am meisten Zeit für nimmt und der auch so am nachvollziehbarsten ist. Aber, weißt du, am Ende sind sie halt gemeinsam Auto, also ihr Rennbolide wird beschädigt und er nimmt sie halt dann mit, damit er das Rennen gewinnen kann und sie dann auch die Ziellinie, die gewinnen dann quasi das Rennen zusammen. Und das Ding ist, sie hat halt eine Kugel mit Steamlight um den Hals hängen. Was ihr Vater ihr irgendwie mal geschenkt hat und so weiter. Und es stellt sich dann quasi in den letzten Minuten des Rennens heraus, oh, das ist jetzt voll die super mega Nitro-Energie. Und dann setzen sie sie ein, um das Rennen zu gewinnen, weil, und das wird auch erst in dem Moment aufgelöst, weil der Champion, der Rennchampion, der schon in Vorjahren immer gewonnen hatte, Machine Head irgendwas, das war so ein richtig fetter Klotz mit Maschinenkopf. Das war halb Maschine, also der war Er war irgendwie halb halb. Maschine, halb Auto, ja. Ja, genau, also halb humanoide Maschine, halb Auto. Weil der dann quasi die Energie einsetzt und wir haben vorher so gut wie nichts über Steamlight gehört und auf einmal heißt es, ja, er Doch, ist der doch, doch, doch, Einzige. doch, doch. Wenn sie ihr Medaillon vorstellt, erklärt sie auch, also wenn sie in dem Restaurant sitzen, erklärt sie das auch. Du hast wohl gerade da geblinzelt. Nein, nein, aber ich meine in Bezug auf den Charakter, dass er der Einzige ist, der das bändigen kann und so Ach so, weiter. Das ja. wird quasi literally in den letzten paar Minuten erst eingeführt, damit es dann noch diesen Schlussklimax geben kann. Also wer von denen erreicht zuerst die Ziellinie? Obwohl wir natürlich wissen, wer zuerst die Ziellinie erreicht. Duh. Weil der Detonator ja längst sichergestellt ist und die Mafia-Leute tot. Hast du noch mehr? Ich glaube, du bist jetzt bei der Hälfte, habe ich das Gefühl. Also, ich habe mir die zwei großen Dinger für den Schluss aufgespart. Ja. Und zwar eine Frage, die man sich stellen kann, wenn man den Film gerade gesehen hat, ist: In dieser Zukunft, die ich glaube insgesamt eher dystopisch ist, ja, Ja. wie kann man da, also welchen Stellenwert haben da Rennen für die Gesellschaft? Weil ich will mal einen ganz einfachen Kontrast machen. Das Ding findet in illegalem Territorium statt, ja? Ja. Also da werden illegale Beschlüsse und Richtlinien für verletzt. Und Da das. werden mehrere Friedensabkommen für verletzt. Ja. Und das Ganze wirkt halt mega illegal, so wie sie es durchführen. Aber andererseits scheint sich die komplette Gesellschaft um diese scheiß Redline-Rennen zu drehen. Und das Ding hat sogar einen eigenen News-Channel, sehen von einer Stelle. Und es. Es gibt einen Sender, der sendet ein Jahr lang nonstop über irgendein Rennen, das erst an einem Tag im Verlauf dieses Jahres stattfinden wird. Das Redline findet nur alle 5 Jahre statt. Das macht's noch logischer. Und es wird ja auch berichtet, dass 83% der Kommunikation des Ganzen, der ganzen Galaxie um sich um dieses Rennen dreht. Ja. Ja, warum nicht? Kannst du dir das vorstellen, dass Formel 1 morgen so das ganz große Ding ist und alle quasi wie Blöder vor den Fernsehern wieder sitzen? Ja. Das könnte ich mir vorstellen, wenn sie einfach durch irgendwelche Straßen fahren, ohne dass diese abgesperrt sind und die Leute einfach noch da rumrennen. Also das Ding ist, wenn man Dystopie hat, also der Gedanke, dass es da quasi ein Volkssport gibt, der die Massen unterhält, der ist ja nicht neu. Also der naheliegendste Vergleich ist natürlich The Hunger Games. Aber da hat das dann halt auch wirklich ist es so eingebettet, dass das quasi wirklich eine Ablenkungsmaßnahme ist, um die Leute ruhig zu halten und die ganzen so zu den Brot- und Spiele-Gedanken, ne, Panem, der Antike und Gladiatoren, dass da quasi das Volk beschwichtigt wird mit. Das ist da quasi in einen gewissen Kontext eingebettet. Das Red Line-Rennen ist es nicht. Nein, das Wetland-Land ist einfach nur da. Man sieht ja auch, dass Arbeiter von der Roboworld dazu beitragen, dass dieses Rennen überhaupt passieren kann, und indem sie Aufstände schieben und illegale Treffen organisieren, was dann von der Polizei, die äußerst brutal an die Sache rangeht, mit Plasmawerfern und allem drum dran um sich schießt, diese dann aufgelöst werden. Ja, also so wirklich einen größeren Sinn hat man da nicht. Es passiert einfach das Rennen. Das Ding ist, was ich mir gerade nicht vorstellen kann. Also, als die Bösen wird uns quasi Robo-World vorgestellt, die wirklich mit vollem Waffeneinsatz gegen das Rennen gehen und das haben wir scheiße zu finden. Ja. Auch wenn sie eigentlich diplomatisch total im Recht sind, aber das lassen wir mal vorneweg stellen. Was sind das für Leute, die das Rennen organisieren und warum dreht sich da so viel drum? Das erfahren wir eigentlich gar nicht und ich glaube, das wäre so eine der Dinge gewesen. Wo es nicht geschadet hätte, da mehr den Finger drauf zu legen, das Ganze zu betonen, was dann aber doch viel zu kurz kommt. Das, wenn du dich jetzt schon beschwerst, dass es zu viele Handlungsstränge gibt, wäre das, glaube ich, dann wirklich zu viel geworden, um das noch irgendwo zu erklären. Nein, ich sag ja, zum Beispiel, das mit den armeeabtrünnigen Rennfahrern, das ist, glaube ich, so ziemlich der sinnloseste Nebenplot des ganzen Films gewesen, weil er nirgendwo hinführt, die Charaktere interessieren einen nicht wirklich. Sie haben ja zu den Rennfahrern gehört, und diese 8 Stränge von diesen Rennfahrern fand ich schon alle doch interessant. Ich meine, irgendwo hat es dazugehört, dass halt jeder einzeln etwas seine Sekunden hat, um die Dynamik ins Rennen reinzubringen. Nicht, dass man halt immer nur 2 Leute oder 3 Leute im Rennen hat, sondern wirklich, dass der Fokus mal von dem einen zum anderen springen kann. Das fände ich gut, wenn man es konsequent durchgezogen hätte und jeder quasi seinen eigenen Amount an Screentime hat. Aber da der Fokus die ganze Zeit auf JP und schon MacDingsbums liegt, war es dann am Ende quasi ein bisschen schade, weil wir haben nur diese eine Szene in der Bar, wo wir erstmal den armeeabtrünnigen Rennfahrer und so weiter sehen, wie er durchgeprügelt wird und das ist dann quasi der Anschlusspunkt für einen Handlungsstrang, der mindestens eine halbe Stunde später stattfinden wird. Apropos Durchprügel, die Szene, das wollte ich, glaube ich, noch betonen, weil du ja so nette Kommentare beim Film gemacht hast, nämlich unser Soldat, der die anderen beiden verfolgt, die Abtrünnigen, wird stärker, wenn er heult. Und sie da Lotso endlich ein Franchise, wo Heulen stark macht. Das fand ich tatsächlich gut, weil du hast halt quasi. Redline ist eine Testosteronbombe. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Was quasi tatsächlich auf dieses übertrieben männliche, übertrieben harte irgendwie setzt. Und auf einmal hast du dann so einen Charakter, der mitten beim Kämpfen anfängt zu heulen, wo sie sagen: Okay, er ist wirklich nur mega stark, wenn er heult. Und das sind quasi die männlichsten Tränen überhaupt. Weil du hast da jemanden, er prügelt die ganze Zeit auf einen Typen ein und es ist nicht der Verprügelte, der heult, sondern der Prügler, weil er ihm dadurch härter eine geben kann. Es ist halt over the top. Dann verdreht sich das mal gerne. Das ist. Das war nicht cool. Also, ich meckere hier quasi die ganze Zeit, aber ich finde die Sachen besser, als es noch klingt. Weil. Das war eine sehr, sehr schöne Idee. Also mehr eine Randnotiz, aber das war's cool. Okay. Okay, kommen wir zum großen Knackpunkt und der ist Roboworld. Du hast was gegen das Setting? Ich habe nicht gesagt, dass ich was dagegen habe, sondern dass ich es als Diskussionsthema erachte. Okay. Und zwar Hobo World, okay. Am Anfang ist das offenbar so eine Planetenkonföderation, whatever, Galaxie, shit. Und da wohnen halt diese Menschen, die nicht irgend wirklich Roboter sind, aber dann irgendwie Dings. Ich habe diesen Film mega gut verstanden, liebe Zuhörer. Ich bin immer noch für Cyborgs. Ja, okay, sagen wir Cyborgs. Okay, das ist das Ding. Das Rennen findet statt. Und zwar in Roboworld. Obwohl Roboworld sagen, nein, wir möchten das nicht. Und dadurch werden quasi sämtliche Friedensabkommen verletzt. Und was ist das für eine Welt? Ich muss das kurz festhalten. Die riskieren für ein scheiß illegales Rennen einen Krieg gegen ein ganzes Weltensystem, nur damit sie das Rennen auf einem gefährlichen Gebiet stattfinden lassen können. Was zur Hölle? Oh, und das Ding ist auch, dieser Europass, wo das Ganze stattfindet, ist ja eine demilitarisierte Zone, die halt auch für andere Galaxien und so weiter zur Verfügung gestellt worden ist. Darum sind da erstmal nicht die Leute von Roboworld da, also die Soldaten. Aber am Ende wird quasi das ganze militärische Arsenal dorthin verfrachtet und quasi an derselben Stelle verfeuert. Was ich mich frage ist, haben diplomatische Konsequenzen in diesem Konstrukt überhaupt noch eine Bedeutung? Beziehungsweise, wie müssen wir Roboworld bewerten? Sind das jetzt am Ende vielleicht sogar die Guten, weil sie von Anfang an im Recht sagen und sagen, okay, nee, wir haben hier militärische Geheimnisse und so weiter, wir möchten bitte nicht, dass hier was stattfindet. Warum sie auch immer militärische Geheimnisse in einer demilitarisierten internationalen Zone durchführen, ist mir völlig fremd. Das Ding ist, wir Dann sehen erst am Ende, dass sie böse sind, weil sie halt mit diesem Bau der Biowaffe im Untergrund selber Friedensabkommen verletzen. Und dann tun die Medien so, ja, ne, hier, das ist aber jetzt illegal, was sie hier gemacht haben mit der Biowaffe, obwohl das Rennen die ganze Zeit auf deren Gebiet stattfindet. What the fuck? das Sind mit das Cyborg-Nazis? Das wirkt ein bisschen totalistisch. Das Problem, was du hast wieder was falsch verstanden. Oh, hab ich das? Ja. Eurobas ist ja der nächststehende Planet, wo sie sich auf das Rennen vorbereiten, aber das Rennen an sich findet ja immer noch auf Roboworld statt. Ah, okay. Das heißt, es passiert nichts in dieser entmilitarisierten Zone, außer dieser kleine Überfall auf das Restaurant, wo das ganze Restaurant dann mal kurz von dieser Spezialtruppe in Schutt und Asche gelegt wird. Und dann mal kurz die Muskeln gespielt werden, so Roboworld, weil da ja so gut wie alle Fahrer anwesend waren, lässt Roboworld im Prinzip da kurz die Muskeln spielen und haut dann wieder ab. Okay, aber hier die Frage, warum findet das Rennen dann nicht einfach auf Europass statt und dann wäre die Sache gut gewesen? Das hast du dir doch schon selbst beantwortet, weil man dann kein gefährliches Terrain hat, wo man das Rennen ausdrängt. Ich denke mal, das Rennen, Also das das ganze Ziel dieses Rennens ist eine es zielt militärische darauf ab. Provokation herbeizuführen, ja? Nein, es zielt darauf ab, gefährlich zu sein. Es hätte genauso gut in irgendwelchen Magmasümpfen sein können, aber nein, sie haben sich dafür entschieden, dass auf einem Planeten, mit, also sie haben sich bei vollem Bewusstsein dazu entschieden, das bei einem Planeten, auf einem Planeten durchzuführen, der sich bewusst dagegen wehren wird. Ich denke mal, die Veranstalter wussten von vornherein, dass sie so reagieren werden und das volle Arsenal aufziehen werden, was sie auch gehofft haben, weil sonst würde das ja nicht so verlaufen, wie es verläuft. Um die Situation deutlich zu machen, das ist so, als würde der Internationale Automobilverband ein mega wichtiges internationales Rennen durch Nordkorea planen, obwohl sie genau wissen, dass wenn sie ihre Autos da reinschicken, Nordkorea sofort Raketen Richtung der USA abfeuert. Das ist das Szenario. Und auch die Warum tut Fahrer. man sowas? Für den Nervenkitzel, keine Ahnung. Also, diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Ein interplanetarer Krieg, totally worth it, Hauptsache wir haben unser Rennen. Also, wer organisiert dieses Rennen? Warum dürfen die das? Warum schreitet da keiner ein? Ja, also, wenn die rennen, im Prinzip sind sie ja illegal und verletzen tausende Gesetze wahrscheinlich. Und dann gibt es aber immer noch Leute, die im Knast sitzen, denn unser Hauptcharakter JP hat ja eine Kaution, die er noch bewältigen muss. Und warum wird dann das ganze Rennen einfach nicht gesperrt, weil es doch den ganzen ganze Zeit illegalen Kram macht. Also ja, genau, das ist es. Das Rennen selbst ist offenbar nicht illegal, weil sonst würden sie auch keinen interplanetaren Fernsehsender drum haben, ein Chip. Aber dieser Plan, es auf Roboworld durchzuführen, ist mega illegal. Und irgendjemand muss es quasi von Regierungsseite abgesegnet haben. Ne? So, ja, mach mal. Ja, Krieg, kriegen wir schon hin. Was zur Hölle? Ja gut, dadurch durch das Rennen, man könnte es auch so sehen, gut, wobei man damit eigentlich nicht hätte rechnen können, dass sich Roboworld quasi durch diese Biowaffe selbst total demilitarisiert. Ja, also diese Biowaffe, es ist eine Atombombe. Das ist, also das Ding heißt Funky Boy. Es gab noch die Atombombe, die Fat Boy hieß, die auf Hiroshima abgeworfen ist, ne? Ja. Das ist, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich deutliche. Warum ist Japan nie über die Atombombe hinweg? Keiner weiß es. Ich meine, okay, ja, da wurden ein paar Leute verstrahlt und ermordet im Chip, aber hey, das ist 70 Jahre her. Ich finde es quasi, ich finde es wirklich interessant, dass diese Angst vorm Atom Immer immer noch noch, vorherrschend ist, ja. also immer noch sehr wichtig ist. Ich glaube, Redline, das ist 2010 gewesen. Das ist deckungsgleich mit Fukushima sogar rausgekommen. Kann das sein? Wann war Fukushima? Bin ich jetzt gerade überfordert? Also ich finde es interessant, dass es quasi immer noch so ein großes Thema ist, dass es. Aber das hätte nicht sein können, der Film war über 7 Jahre in der Mache. Okay. Also das darauf gezielt auf Fukushima, das wäre wahrscheinlich eher Zufall. Aber ich finde es interessant, dass das Thema immer noch so vorherrschend ist in japanischen Medien. Es ist definitiv nicht das einzige Anime-mäßige, wo Atomexplosionen eine Rolle spielen. Ja. Ja. Ja. Also apokalyptische Szenarien sind etwas ganz Gängiges. Das stimmt. Man hat öfters mal in der Season ein, zwei Animes, die Dystopia oder apokalyptische Szenarien haben. Sogar war auch in vor 2 Seasons ein Anime da, der halt wirklich mit einem verstrahlten Tokio sich befasst hat, dass dann komplett evakuiert ist und dann ist er so eine andere rumgelaufen und hat das Ganze dann geräumt. Also das gibt's, es ist wirklich noch. Das war Copelion, richtig? Ja, genau. Okay. Bitte guckt es nicht. Nicht? Nein. Ist schlecht? Ja, sehr schlecht. Dann schön, dass du es hier so als Positivbeispiel hochhältst. Ich halte es nicht als positives Beispiel, ich halte es als Beispiel hoch, dass halt dieser Umgang noch Ja. da ist, dass sie wirklich das anscheinend noch irgendwo ankommt, wenn Kobellen sich nicht gut verkauft hat, dass aber auch irgendwo noch geguckt wird, von wegen, ja, die Angst vor dem Atom ist noch da. Okay, dann kommen wir mal zur Hauptfrage zu diesem Thema. Ja. Diplomatisch, wer würdest du sagen, liegt im Recht, Roboworld oder in Anführungszeichen unsere Welt? Roboworld. Also, das würdest du auch sagen, dass Roboworld zwar hier zwar selber Verträge verletzt. Ja, aber diese Verträge werden nicht bei vollem Bewusstsein, also doch vollem Bewusstsein, aber sie werden im Prinzip werden, wenn sie weiter geheim gehalten werden, hätte es ja Die niemand Frage ist eigentlich, gekratzt. die Biowaffe, die sie heranzüchten, ist sie bewusst mit dem Ziel herangezüchtet worden, sie sofort gegen uns einzusetzen? Das ist Weil wirklich die es wirkt Frage. schon tatsächlich wie so ein totalitäres Regime. Ja. Sie werden uns als böse verkauft, aber so wie die Handlung halt aufgebaut ist, wirken sie halt so, als hätten sie die ganze Zeit recht. Es ist deren fucking Gebiet. Das Kommentar von dem Präsidenten ist ja zu der Biowaffe, dass er noch trainiert werden muss, damit er auch Gehorsam lernt. Also, so wie du denkst, kann ich das verstehen, dass sie sagen, sie hätten das bestimmt irgendwann dann gegen uns gerichtet in einem neuen Also ich sehe Krieg. Roboworld auch im Recht, möchte ich kurz sagen. Ja, aber wer weiß, wie, wenn sie diese Waffe bereit gehabt hätten, wie sie dann reagiert hätten. Ja, weil eigentlich wirkt Roboworld auf mich nicht sehr offensiv-aggressiv. Also am Anfang. Ja, Weil sie stellen ja auch Europass zur Verfügung, etc. die wirken nicht so wie die Leute, die hier mega auf Krieg aus sind, auch wenn sie gerade die Waffe parat hätten. Und angesichts dessen, dass da quasi an ihrer Nase vorbei ein illegales Rennen auf ihrem Planeten durchgeführt und geplant wird, ist es eigentlich auch recht gut verständlich, dass sie sich so eine Superwaffe aus Verteidigungsgründen heranzüchten. Ja, die Waffe haben sie ja nicht von heute auf morgen da gehabt. Ja, aber diese Verhandlung, also diese Situation, diese politische Situation hatte offenbar schon länger bestanden. Aber sie konnten ja nicht vorher wissen, dass der Austragungsort von Redline. Okay, wir wissen aber auch nicht, was vorher passiert ist Das zwischen den Staaten. stimmt. Es kann sein, dass es schon ähnliche Provokationen unserer Seite her ausgab. Der Austragungsort von Redline wird immer nur kurz bevor bekannt gegeben, wenn alle Kandidaten stehen. Also das. Wegen bezweifle ich, dass da wirklich irgendwas Extravagantes noch war, was dann wirklich zur Provokation geführt hat. Also ohne Provokation hätten sie wahrscheinlich ihre Waffe zu Ende gezüchtet und es dann wahrscheinlich passiv gehalten. Und wenn dann so Provokationen wie halt jetzt von unserer Seite kamen, hätten sie sie bewusst eingesetzt, ohne dass sie halt erst erweckt wird. Ja. Weil sie erwecken, sie benutzen ja auch ihren Superlaser, den sie aus dem Weltall schießen können. Todesstern. Ja. Bist du krank? Nein. Ich bin auf Crack. Okay. Ah, ich finde es schön, wenn wir mit einer Sache anfangen und es dann so ein Boom zum Ende hin. Okay, was wir jetzt eher kurz gehalten haben, ist halt die Macher des Ganzen. Ich glaube, das sollten wir nochmal betonen. Der Animationsstil ist. Er ist was Besonderes, aber Er das. ist einzigartig auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Also man spürt auch diese Einflüsse, die. Es sind nicht viele Standbilder dabei, die man dann hat, aber man hat halt Einstellungen, die oft auf demselben Punkt bleiben. Wie halt, wenn sich durch die Geschwindigkeit sich der ganze Körper nach hinten drückt. Und das ist halt wirklich sowas, was man von Gainax kennt. Dass man halt oft Einstellungen hat, die dann für ein paar Sekunden bleiben, wo man halt dann eigentlich nur Standbilder hat, um dann Stellen zu betonen. Um dann wirklich dir das ins Gesicht zu klatschen, dass es gerade irgendwas richtig mega episches ist. Ich finde es von der Grafik her wirklich beeindruckend. Ja, also. Also, ich habe es auf einem kleinen Laptop gesehen, also kleinen Anführungszeichen. Und schon das hat mich quasi umgehauen. Du hast es ja auf Blu-ray gesehen, auf einem riesigen Fernseher. Das muss quasi der Shit gewesen sein. Ja. Soundtrack auch, fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, Also, auch von der wenn. Machart war alles stimmig. Auch was oft gerne vergessen ist bei Filmen, ist die Titelsequenz. Die fand ich auch super gemacht, weißt du, wo einfach diese. Du meinst dieses, wirklich dieses Schlichte nur mit den Autos als Ja, rote. Ja, das das sah war. super aus. Das stimmt. Noch zum Soundtrack, er war ja doch mehr elektronisch gehalten, aber doch stimmig passend zu dieser Zukunftswelt. Er wird auch immer mehr over the top mit der Handlung. Ja. Also am Ende ist er richtig laut. Und am Anfang wirkt es halt mehr so elektronischer, wie du gerade sehr schön sagst. Aber am Ende dreschen auch E-Gitarren und so weiter. Hörst du alles. Ja, passend zur Action müssen sie halt auch irgendwann dazukommen, das ist natürlich klar. Und der Filmvergleich, von dem ich am Anfang gesagt habe, der sich meiner Meinung nach am ehesten zu Redline zieht, ist halt Heavy Metal. Ich weiß nicht, ob dir der Film was sagt. Wenn du mal kurz anreißen kannst, worum es da geht. Also, wenn du die South Park-Folge mit der Katzenpisse kennst, Warum wo sie dann. versuchst du einen Film zu erklären mit South Park? Versuch einfach den Film zu erklären. South Park übernimmt quasi den Stil und die Handlung direkt quasi in dieser Folge. Okay. Also, wo sie quasi die Katzenpisse aufnehmen, dann Gedanken in einer anderen Welt sind. Das ist ein Tribut an Heavy Metal gewesen. Heavy Metal kam Anfang der 80er raus und es hatte auch einen ganz eigenen Animationsstil, der beeindruckend auf seine Art und Weise war, aber insgesamt auch eher so hässlich wirkte und gritty, weißt du? Ja. Was man, glaube ich, von Redline auch so sagen kann. Also, das waren jetzt nicht so die ästhetischsten Charaktere überhaupt. Soundtrack war da mega wichtig, weil da aktuelle Rockbands und so weiter den Soundtrack zu beigetragen haben. Und auch von dem Thema her, dass es quasi in einer dystopischen Zukunft spielt und da harte Kerle sind und alle 2 Minuten nackte Titten. Und das war so das Einzige, was mich vom Vergleich zu Redline lange abgehalten hat, bis diese völlig pointlose oben ohne Sequenz mit der Shoshonen kommt. Was ich denke, okay, Heavy Metal, ich kann es wahrscheinlich nicht eins zu eins vergleichen, weil die Titten fehlen und in dem Moment, bam, nackte Titten. Ja, also Ohne Grund. ich denke mal, dass diese Referenz dann doch gewollt ist. Meinst du? Ja. Also ich sehe es nicht als Referenz. So wie du es dann beschreibst, sind die Filme sich dann doch anscheinend sehr ähnlich. Und wenn dann, es wurde ja wirklich nur in dieser Also. einen Szene, wurde ja sie oben ohne gezeigt. Und dann finde ich doch schon, Ich sehe dass es es. weniger als Referenz, sondern eher quasi als ähnliche Konzepte, weil das Ding mit Heavy Metal ist auch in dem Film, du hast da quasi mehrere Kurzgeschichten drin, während Redline eine relativ stringente Handlung hat. Also mit mehreren Handlungssträngen, aber es ist trotzdem quasi ein Plot und das hast du in Heavy Metal eben nicht. Okay. Und das Ding mit Heavy Metal ist auch, der Film ist scheiße. Also ich. Er ist zwar beeindruckend auf eine gewisse Art und Weise, er ist mega, er ist nicht auf demselben Level over the top wie Redline, aber die Geschichten sind im Endeffekt relativ schwach und sagen nicht wirklich was aus. Und das ist, glaube ich, dann ein erheblicher Unterschied zu Redline, der genau die ganze Zeit weiß, wo er dran ist und wie over the top er sein will und ankommen will. Und das auch mega gut von Anfang bis Ende durchzieht. Also du hast es eben schon gesagt, es gibt da keinen Moment, wo der Zuschauer quasi verschnaufen kann. Ja. Also ich könnte vermuten, dass jemand in dem Studio, irgendeiner derjenigen, die dafür für dieses Konzept oder für diese Szene verantwortlich war, Heavy Metal gesehen hat und dann einfach, weil sonst würde es ja doch keinen Sinn machen und alles, was man in diesem Film halt antrifft, hat doch irgendwo, wenn auch over the top, einen bestimmten Sinn gehabt. Entweder um die Handlung zu erklären oder als kleine Hommage an irgendwas oder. Ich glaube, das war wirklich nur, um zu sagen, hey, hier gibt's mal Titten, weil es sich da angeboten hat. Weil irgendwie wäre die Szene ohne die Titten pointless gewesen. Also einfach nur einen Charakter darzustellen, der fernsieht. Das hätte gar nicht in den Rest des Films reingepasst. Okay. Oder siehst du das anders? Ja gut, im Krankenhaus guckt ihr ja auch am Anfang Fernsehen. Ja, aber da ist es wiederum ganz anders, weil der ja von Reportern bestürmt wird und ständig Fragen, also die gehen auch ganz nah mit der Kamera ran und so weiter. Also das ist nicht wirklich ein ruhiger Moment, aber wenn Tsunoshi da halt vor dem Fernseher steht, vor dem Fernseher sitzt und einfach nur quasi sich den Nachrichtensender ansieht, das ist dann schon eher ein ruhiges Szenario. Okay. Und dann denkst du einfach, dass du mit oben ohne einfach aufgepeppt wird. Das würde ich sagen, einfach ja. Okay. Es ist unnötig, es ist schade, aber es ist halt da. Yay, Sexism. Gut, dann, Das ist ein negatives Schlusswort gewesen. Ich wollte das eigentlich in eine positive Ecke bringen. daran wollte ich dir jetzt nämlich helfen. Wie würdest du denn als Schlussresümee, da wir ja doch beide auf meiner Anime-List sind, dem Ganzen bewerten? Also ich rede jetzt nicht mal nicht von Scores, weil ich möchte nicht in Scores reden, sondern ich gebe ein generelles Fazit ab. Wenn man sich auf Redline einlässt und genau weiß, was man da gucken will, ist Redline gut. Also er befriedigt quasi jeden Anspruch, den ein Zuschauer an einen solchen Film haben könnte. Man muss halt wissen, okay, es ist Renn-Action, es ist over the top, es ist quasi visuell beeindruckend, aber wenn da jetzt jemand hingeht und eine tiefe Story und quasi Atom-Dystopie-Hintergründe erwartet und so weiter, der wird bitter enttäuscht werden. Weshalb ich die Punkte eben auch mehr als Diskussionsfrage, als wirkliche Kritikpunkte gesehen habe. Und in dem Sinne ist Redline mega gelungen. Wie gesagt, die Machart ist superb. Sie ist großartig gelungen. Der Stil ist geil, die Musik ist geil. Auch diese Handlungsstränge, weißt du, es sind viele Handlungsstränge und sie bauen sich, also erstens ist es quasi diese stetige Klimaxe bildet und immer wenn du denkst, okay, jetzt ist der Handlungshöhepunkt erreicht, dass dann noch einer draufgesetzt wird bis zum Schluss und auch, dass die Handlung dadurch relativ hektisch ist und dadurch auch konsequent eine gewisse Rennatmosphäre herrscht, weißt du? Gerade beim Schlussrennen am Ende. Ja, also diese Atmosphäre wird konstant aufgehalten. Damit hast du recht. Das hat mich sehr beeindruckt, dass es wirklich das geschafft hat, weil in anderen Filmen hast du halt auch ruhige Momente, wo dann die Rennfahrer dann. Rennsequenzen sind oft langweilig in Filmen, finde ich. Ja, das stimmt, oder? Also du hast irgendwo immer eine langweilige Passage, wo nicht viel passiert oder wo dich nichts interessiert. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Es ist tatsächlich eher so, dass fast schon zu viel passiert und man eher Schwierigkeiten hat, die ganze Zeit mitzuziehen. Ja, oder man Und das verwechselt. finde ich aber gut, weil das passt halt zu dem, Ja. was wir gerade sehen. Oder man verwechselt halt Sachen schnell, wie man es an dir ja gemerkt hat. Ich würde vielleicht ein, zwei Sideplots irgendwie wegstreichen. Ich glaube, das mit den Magierinnen, also wenn die gefehlt hätten, hätte das dem Film keinen Abbruch getan. Also ich rede jetzt nur von den Rennfahrerinnen. Du willst unbedingt den Titten-Transformer raus haben, oder? Der Tittentransformer hätte nicht sein müssen. Das stimmt. Aber hey, es gibt einen Tittentransformer. Sexism, hey. Das ist over the top. Es ist quasi das. Michael Bay hätte nie im Leben auch nur einen ähnlichen Film zustande bringen können. Und ich habe auch gesehen, ich habe eben die Speed Racer on Crack Kritik zitiert. Aber da waren auch zum Beispiel einige Leute haben Vergleiche zu Quentin Tarantino und Scott Pilgrim gezogen. Und ich finde, da muss ich ganz klar sagen, nein, Redline ist eine völlig andere Liga an Over the Top. Und Also, ganz eigenes Ziel. Ich würde sagen, es lohnt sich da reinzugucken, aber man muss sich halt vorab bewusst sein, auf was man sich da einlässt. du sprichst es im Empfehlen aus, wenn man zum Beispiel Tarantino mag, kann man sich Redline antun, weil man Das hat die Kritik höchstwahrscheinlich. gesagt, ich würde das nicht sagen, weil Okay. das Ding ist, Tarantino ist wieder eine ganz eigene Schublade und Tarantino ist für mich auch nicht der Inbegriff eines Over-the-Top-Regisseurs. Darum habe ich eben auch bewusst Michael Bay und nicht Tarantino genannt. Okay. Und ich finde, von Tarantino hat das nicht wirklich was. Die Rennfahrtsfilm-Hommage von Tarantino ist immer noch Death Proof und die ist völlig anders als Redline, nämlich scheiße. Okay, gut. Wenn du das so siehst. Hast du Death Proof gesehen? Nein, Also hab ich das ist nicht. mit Abstand der unbeliebteste Tarantino-Film. Also mit Michael Bay muss ich dir zustimmen. Ich würde so keinen nennen können, der ähnlich rankommen könnte, außer Michael Bay mit seinen Also Explosions. die Wachowski-Geschwister, Brüder kann man ja nicht mehr sagen, wären vielleicht noch nicht, also die Matrix gemacht haben. Weil das wäre ein Film, in dem sich wahrscheinlich in Zukunft ein Blick drauf lohnen würde. Sie haben halt den Speed Racer Anime zu einem Live-Action-Film adaptiert. Und der soll auch sehr, sehr grell und over the top sein. Da wäre ich wirklich mal gespannt drauf. Ich habe ihn bisher nicht gesehen, wie das da abgelaufen ist. Ja, vielleicht können wir ihn uns ja antun. Es ist eine Anime-Adaption. Es wäre also eigentlich in unserem Metier drin. Im weitesten Sinne. Um zurück zum meiner Ausgangsfrage zu kommen, möchte ich dich dann doch dazu zwingen, mir eine Zahl zu sagen. Echt? Muss das sein? Ja. Okay, 8 von 10. 8 von 10. Gut, dann stimmen wir da überein. Ich wollte ihm auch eine 8 geben. Also erfüllt quasi alles, was man von dem Film erwarten kann und setzt sogar quasi 5 Schippen oben drauf. Wie siehst du das? Also was wäre dein Fazit? Ich habe das bekommen, was ich von dem Film erwartet habe. Also Action, noch mehr Action und habe ich schon gesagt Action? Nein, ich glaube, du solltest nochmal explizit Action betonen. Alter, es war verdammt viel Action drin. Also ich habe bis jetzt noch nicht so eine so gut gelungene ja, F-Zero-Adaption gesehen. Ja, du könntest eigentlich jetzt sogar das Big Blue-Thema zum Abschluss einspielen. Es würde so passen. Willst du damit ins Off gehen? Ja, und wir können uns ja langsam verabschieden. Und Okay. also du sagst auch 8 von 10, ja? Ich sag auch 8 von 10, natürlich. Best F-Zero-Film ever. Wenn wir schon kein neues F-Zero bekommen, wir haben Redline. Das reicht. Es ist ein kleiner Trost. Zumindest für knapp 90 Minuten. Ja. Ja, 100. Fast. Gut, dann war es das mit dem ersten Fakocast Special. Also der ersten Filmausgabe. Ja, wir wollen häufiger den Blick auf Filme gucken. Und der erste Vorschlag, den wir bekommen haben, war Chain of Evangelion. Und da werden wir aber warten müssen, bis Kev NGE nachgeholt hat. Weil ich tue mir die Serie nicht nochmal an. Many Wows. Much Plot Twists. Much Fun. So schön genug, dass ich mir die End of Evangelion nochmal ansehen muss. Spoiler, das könnte sich eventuell auf meine Meinung von dem Film auswirken. Ja, dann behandeln wir das, wenn wir auch dazu kommen. Also in 12 Jahren. Okay. Gut, dann bis zu der nächsten Folge Hunter x Hunter. Ciao, wir cracken weiter. Ciao. Faku, Faku, Faku.